Und wir wollen uns herzlich bedanken bei der Buchverschmiede, dass wir das heute machen können. Und natürlich beim Jan, dass er hier ist. Das ist Jan Schwab, freier Journalist, unter anderem für die Welt und fürs Revolt Mac. Gerne mal. Genau, und für Letzteres möchte ich auch gerade mal das Ganze nutzen, um ein bisschen Werbung zu machen. Wir erscheinen morgen das erste Mal, das ist ein Online-Magazin erstmal, soll dann aber quasi auch Print werden irgendwann. Das heißt, wenn ihr das gut findet, was ich hier heute erzähle, ich werde da bestimmt öfter auch mal was zu Kolumbien publizieren, weil das eigentlich mein Steckenpferd ist. Genau, kommt morgen raus, kann ich euch wärmstens empfehlen. Genau. Ich erzähle vielleicht gerade mal ein klein bisschen was zu mir. Also ich war zweimal in Kolumbien, jeweils 4 Wochen. Das erste Mal bin ich nach Kolumbien gegangen, um so ein bisschen vorzutasten, wie ist das Land eigentlich? Ne, wie man so schön sagt, Land und Leute, das ist gar nicht so, also ja, das hat einen Grund, weil sozusagen über das Kennenlernen von der Kultur oder von dem Land überhaupt erstmal über so basale Ebenen, sage ich jetzt mal, sowas wie Kultur, wie gehen die Leute miteinander um, wie wird über politische Sachen geredet, kann man sich überhaupt erstmal eine Basis schaffen, um quasi zu schauen, naja, um es besser zu verstehen, was da sozusagen politisch auch läuft und warum das Land so aufgestellt ist, wie es aufgestellt ist. Ne? So, das habe ich im ersten Aufenthalt mehr oder weniger gemacht. Im zweiten Aufenthalt bin ich dann tatsächlich wirklich prinzipiell journalistisch darunter. Ich war in einem der ZVTNs, das sind die Zonen, in die FARC sozusagen gegangen sind, die Entwaffnungszonen. Ich habe dort Interviews geführt, die habe ich auch publiziert. Ich werde euch nachher auch ein paar Videos zeigen sozusagen, also die ich aufgenommen habe aus dem Camp und Bilder. Einfach damit ihr mal so ein Bild bekommt, ne? Weil also ich frage jetzt mal ganz salopp in den Raum so, wer hat denn Ahnung von Kolumbien? Also wer kennt sich da ein bisschen aus oder beschäftigt sich damit? Okay, 3 Leute, 4 Leute, okay. Also ihr könnt im Nachhinein oder zwischendrin auch gerne ergänzen, wenn ihr was ergänzenswert findet oder so. Ich finde es nur immer ganz nett, wenn man sich so meldet, weil dann kann ich meinen Redefluss abbrechen und dann das Wort kurz weitergeben oder so. Ja, genau, ja, weil, also meine Erfahrung ist halt in Deutschland, also das ist sozusagen ein Thema, wo halt relativ viele Leute erstmal wenig zu wissen. Ne? Also es ist jetzt ein Thema, was jetzt auch gerade hier in der Politik eigentlich wenig Beachtung findet. Ja, also man hat jetzt bei dem Friedensprozess, hatte man mal einen ARD-Beitrag oder so, aber der war halt auch sehr, naja, sehr basal so, da ging es jetzt nicht in die Tiefe und so ist es halt relativ häufig, wenn es um Kolumbien geht, weil sozusagen, naja, die Formate das auch nicht hergeben, da tiefer in den auf die sozialen Konflikt einzugehen, der eigentlich der Motor dieser ganzen Geschichte ist. Ich will vielleicht auch gerade noch mal was zu meinem Ansatz sagen. Also, naja, sehr häufig, wenn es um Kolumbien geht, ne, dann kommt die erste Frage, naja, wie ist denn das mit den Drogen da und so, gell? Das ist ja so das, was man hier irgendwie mitkriegt. Ja, Kolumbien, Drogen, Pablo Escobar, Narcos, also diese ganze Nummer halt so, ja, die ist eine Ebene in dieser ganzen Geschichte, ja, die ist auch eine Ebene in diesem Konflikt, aber das ist nicht die entscheidende Ebene und ich finde das immer schade, wenn man quasi hier immer, naja, im Prinzip nur diese Ebene geliefert kriegt, um auch diesen Konflikt zu bearbeiten. Also ich finde es nicht nur schade, ich finde es auch falsch, ja, weil, also mein Ansatz ist natürlich zu schauen, welche sozialen Ursachen hat dieser Konflikt. Ja, und die, der hat welche und die sind auch ziemlich gravierend und das kriegt man auch relativ schnell mit, wenn man in diesem Land ist, weil wir reden da über ein Land, was halt einfach extrem arm ist. Ja, also wo es halt eine, in weiten Teilen des Landes wirklich keine Infrastruktur gibt oder wenig Infrastruktur, wo die Leute in Blechhütten leben müssen. Also wir reden da wirklich von einem Land, was in den Städten vielleicht einen zweite Weltstandard erreicht hat, aber in der Mehrheit auf einem dritte Weltstandard ist. Ja, so. Genau, ich beginne den Vortrag immer ganz gern mit einem kleinen Film. Dieser Film ist von Arte, ja, das ist ein 10-Minuten-Film, der gibt einfach mal so ein paar Bilder, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, über was ich jetzt gleich rede. Ja, das ist ein Film, der wurde in den Nullerjahren gedreht, das heißt, er ist schon ein bisschen älter. Das war auf der Höhe quasi des Kampfes gegen den Terrorismus sozusagen, ne? Also ihr erinnert euch noch George W. Bush, War on Terror, so, das wurde auch in Lateinamerika durchgeführt, dort angeblich auch zur Drogenbekämpfung, faktisch war es ein Krieg gegen die Guerilla und gegen angebliche Sympathisanten der Guerilla, also ergo eigentlich der Zivilbevölkerung, die wurde da hauptsächlich angegriffen das greift der Film so ein bisschen auf. Das ist, wie gesagt, eine Art Dokumentation. Das sind keine ausgemachten Linken, wie ich das jetzt bin, so, ja, sondern das ist halt eine Perspektive aus einer Menschenrechtspolitik sozusagen, die aber auch schon sehr viel Wahrheiten sozusagen offenlegt über diesen Konflikt. Also ich mache den mal an. Alvaro Uribe Vélez war 10 Jahre lang Präsident von Kolumbien. Das war der Präsident vor Juan Manuel Santos, der jetzt seit 2012 Präsident ist. Und Juan Manuel Santos wiederum war aus Verteidigungsminister unter Alvaro Uribe. Also man sieht, da gibt es auch eine Verbindung zwischen den beiden, wenngleich sie zwei unterschiedliche Richtungen eingeschlagen sind und heute politische Kontrahenten sind. Ich will euch noch zu dem Massaker von Mapiripan ein Zitat aus einem Buch, das ist ein Bericht der Organisation Amerikanischer Staaten, war so eine Art von OSZE, könnte man vielleicht sagen, vorlesen zum Massaker. In diesem Bericht heißt es, der Ort Mapiripan liegt ca. 450 Kilometer südöstlich von Bogota. Mitte Juli 1997 haben in dem 1000-Seelen-Ort rechtsgerichtete Paramilitärs ein Massaker angerichtet. Zwischen 49 und ca. 100 Bewohner wurden enthaupte, zerstückelt und mit Motorsägen traktiert, die Opfer in den Fluss geworfen. Ja, also das heißt, und der kolumbianische Staat hat exakt vor einer Woche das Massaker erst anerkannt. Als eines, wo er sozusagen die Hände im Spiel hatte. Wie ich euch schon gesagt habe, also mein Hauptaugenmerk liegt jetzt nicht so wirklich darauf, sozusagen aktiv Partei zu ergreifen in diesem Konflikt. Worum es mir geht sozusagen, also ich habe eine politische Position, die werdet ihr auch merken im Laufe des Vortrags sozusagen, ja, aber das ist nicht das, warum ich das in erster Linie mache. Es geht da sozusagen darum, die Komplexität von diesem Konflikt aufzuzeigen. Ja? Der hat nämlich eine starke historische Kontinuität, die will ich ganz kurz skizzieren, was schwierig ist, weil es ist eine, also sozusagen eine Ebene, die ziemlich bestimmend ist eigentlich für den gesamten Konflikt. Aber mir geht es in erster Linie darum, dass Menschen überhaupt erst verstehen oder in die Lage versetzt werden, sozusagen solche Konflikte quasi adäquat zu verstehen. Ja? Und adäquat verstehen heißt eben nicht, irgendwie über den Drogenhandel primär zu reden. Adäquat heißt auch nicht unbedingt, nur auf der Ebene der Gewalt zu verharren. Ja? Weil die Gewalt erklärt sich aus sozialen Problemen in Kolumbien. Ja? Das ist sozusagen keine oder eine bestimmte soziale Konstellation. Die tritt nicht auf, weil Menschen so böse sind und deshalb die Waffe in die Hand nehmen und sich gegenseitig abschießen, sondern weil es dafür soziale Ursachen gibt. So, und eine bestimmte gesellschaftliche Konstellation, in der das auftaucht. Und das ist quasi sozusagen der Grund, warum ich das so aufbaue, wie ich es aufgebaut habe. Das heißt, mir geht es halt in erster Linie eben darum, mal was zur Geschichte Kolumbiens zu sagen. Was ist denn das eigentlich für ein Land und woher kommt denn eigentlich diese Polarisierung dieser Gesellschaft? Ja, dann sozusagen zu skizzieren, welche Akteure da heute und auch in der Geschichte eine Rolle gespielt haben in diesem bewaffneten Konflikt, um dann eben auf die Aktualität zu kommen. Seit 2012 gibt es eben diesen Friedensprozess, den ganz kurz zu skizzieren und dann noch einige Worte zu sagen über die Entwicklung 2017. Um nochmal klarzumachen, also dass dieses ganze Ding Friedensprozess auch hochgradig fragil ist, weil eben die sozialen Ursachen des Konflikts nicht gelöst sind bis heute so. Ja, also das ist quasi so ein bisschen die Chronologie, in der ich das aufarbeiten möchte. Ich werde zwischen den Dingern immer mal ein bisschen Pause machen. Ich weiß nicht, ob euch das recht ist, sozusagen für Zwischenfragen, Verständnisfragen. Ja, weil manchmal kommt einem dann zwischendrin was und wenn man dann so lange warten muss, vergisst man es wieder. Deshalb mache ich nach den Teilen immer mal, frage ich mal kurz. Ja. So, also zunächst mal muss man wissen, wenn man über Kolumbien redet, man redet über eine postkoloniale Gesellschaft. Was heißt das? Das heißt, dass sozusagen die Spanier, also die Conquistadores, also die Eroberer sozusagen, haben, genau wie den Rest Lateinamerikas, abgesehen von Brasilien, ja, diese Länder, die man heute kennt, in Lateinamerika kolonisiert. Ja, es gab da eine relativ strikte Aufteilung, also so eine Art von Rassestaat, könnte man heute sagen. Ja, das heißt, nur Spanier von der Heiligen Erde, die Heilige Erde war natürlich europäisch, ja, durften sozusagen administrative Positionen in der Gesellschaft übernehmen. Die waren dann die Magistrate, die waren die leitenden Personen, die waren die führenden Personen in der Kirche. Und darunter waren die gesamten anderen Ethnien einsortiert. Ja, das heißt, zum Beispiel gab es dann Leute, die sind von der schmutzigen Erde, das heißt Lateinamerika, geboren, aber trotzdem ethnisch Spanier. Die durften dann zum Beispiel nicht in den Magistrat. Dann gab es die Mestizen, die waren also die Mischlinge, die sogenannten, die waren dann sozusagen noch eine Stufe drunter und ganz unten waren dann sozusagen die Indigenen, also die Ureinwohner und die Schwarzen, also die Afrokolumbianer sozusagen, die eben auch über die Spanier, genau wie in Amerika, also in den USA, quasi als Arbeitskräfte, als Sklaven auch nach Kolumbien gebracht wurden. Es gab dann ab einem gewissen Punkt sozusagen traten wirtschaftliche Probleme auf in diesem Kolonialkonstrukt. Die haben sich derart geäußert, also ähnlich wie in der Französischen Revolution, dass sozusagen kapitalvermögende Fraktionen der Herrschenden, die gleichzeitig aber nicht, denen nicht gestattet war, sozusagen leitende Funktionen einzunehmen, weil sie eben in diesem ethnisch sortierten System nicht die richtige Ethnie hatten, keine politische Macht ausüben durften. Das waren eben die sogenannten Kreolen. Das heißt, die zwar aus Lateinamerika kamen, aber ethnisch Spanier waren, das heißt Weiße. Ja? Die waren relativ häufig identisch mit den Leuten, die halt viel Geld hatten, die viel ökonomische Macht hatten, durften in diesem Kolonialsystem aber keine politische Macht haben. Die haben dann irgendwann so eine Art Unabhängigkeitsidee entwickelt. Die war auch sehr stark beeinflusst von europäischen Ideen, also von der Französischen Revolution. Ne, wir erinnern uns, Französische Revolution 1789, 1776 Amerikanische Revolution, also US-amerikanische Revolution davor. Das heißt, wir bewegen uns genau in dieser historischen Konstellation, wo quasi liberale Ideen in dieses Kolonialreich, in dieses althergebrachte Kolonialreich fließen, und zwar vor allem über den Denker Nariño. Ja, also der war quasi einer der liberalen Vordenker in Kolumbien. So, es kam dann eben zu einer Art von Widerstandsfront, die sich aufgelehnt hat gegen die spanische Herrschaft, und die führte dann zu den Unabhängigkeitskriegen. Waren insgesamt zwei, weil der erste scheiterte, der wurde von den Spaniern unterdrückt, die landeten dann da und haben ziemlich gewütet. Es gab dann einen zweiten, der war dann erfolgreich sozusagen, und die bestimmende Figur ist da sozusagen Simon Bolivar, ja. Also das heißt, wird auch der El Libertador genannt, also in Lateinamerika, das heißt der Befreier, ist also eine Symbolfigur bis heute, und zwar sowohl bei der lateinamerikanischen Rechten wie bei der lateinamerikanischen Linken. Das ist eine Figur, die wird sehr gern politisch vereinnahmt, wobei eine Vereinnahmung von links mehr Sinn macht. Das will ich jetzt sozusagen gerade noch erläutern, warum. Weil was waren die Ideen Bolivars? Die Idee war zum einen, ein souveränes Lateinamerika zu schaffen, was für die damalige Zeit natürlich revolutionär war, weil es sich gegen die spanischen Besatzer gerichtet hat, also gegen die spanische Kolonie und gegen dieses ethnisch sortierte System sozusagen. Ne? So, es war also sozusagen, also er hat den Namen Patria Grande gegeben, also was so viel heißt wie großes Vaterland, ja, und hat die Idee des Panamerikanismus, also des südamerikanischen Panamerikanismus begründet, ja. Dazu ein Zitat: Es ist eine grandiose Idee, aus der gesamten neuen Welt eine einzige Nation bilden zu wollen, mittels eines einzigen Bandes, das ihre Teile untereinander und mit dem Ganzen verbindet. Zweitens, Bolivar war fasziniert von den liberalen Ideen seiner Zeit, also wir befinden uns seiner Zeit, da gibt es noch keine sozialistischen Ideen, wohlgemerkt, das ist vielleicht wichtig anzumerken, also da war sozusagen frühsozialistische Ideen waren da vielleicht vorhanden, aber Marx und Engels haben sozusagen erst wesentlich später gewirkt. Das heißt, da befinden wir uns noch in der ganz klassisch liberalen Periode. Und er war eben vor allem fasziniert von der Französischen Revolution und war davon sehr beeinflusst und wollte eine Republik gründen, was auch im Vergleich zur feudalen Ständegesellschaft davor ein riesiger gesellschaftlicher Fortschritt war für das Land. Und das ist halt jetzt nochmal eine ganz besondere Komponente. Er war eben jemand, der sich, also einer der ersten dort, die sich quasi für die Abschaffung der Sklaverei und auch für das Ende der Rassendiskriminierung eingesetzt haben. Das ist deshalb besonders, weil er selbst, wie ihr vielleicht sehen könnt auf dem Bild, zur kreolischen Bevölkerungsschicht gehört hat, das heißt zur einheimischen weißen Bevölkerungsschicht, die eben halt relativ weit oben in der Hierarchie war. Genau, also das ist deshalb besonders, weil sozusagen diese Bevölkerungsschicht eigentlich natürlicherweise ökonomisch kein Interesse an der Emanzipation der schwarzen und indigenen Bevölkerung hat. Ne? Also so. Hat sich damit aber auch nicht durchgesetzt, der gute Mann. Ne? Also er wurde Präsident von Kolumbien, aber hat sozusagen starke Widerstände gegen sich gehabt. Denn diese bürgerliche Revolution, die mit der Unabhängigkeitsbewegung kam, war eben nicht in der Lage, gleichzeitig eine soziale Revolution zu sein. Ne? Anders als es in Frankreich war, wo zum Beispiel die Kirche enteignet wurde, ne, wo es gewisse soziale Umwälzungen gab, gab es das in Kolumbien nicht, weil die Latifundisten, also Latifundistas nennt man die, das sind die Großgrundbesitzer auf dem Land, die auch eben Weiße waren, eine sehr starke Präsenz in dieser bürgerlichen Bewegung, in dieser bürgerlichen Emanzipationsbewegung hatten und deshalb eben, ich sag mal, ein relativ starker Punkt gegen zum Beispiel die Emanzipation der Sklaverei da war. Ja, weil die hatten natürlich überhaupt kein Interesse daran, dass jetzt die Arbeiter, die sie für umsonst beschäftigen, jetzt plötzlich Lohn bekommen sollen. Ja. So, dementsprechend spaltete sich nach dieser ganzen Geschichte, und das ist jetzt halt relativ wichtig, deshalb gehe ich so weit zurück, ja, spaltete sich diese Bewegung relativ früh auf in zwei Flügel. Das ist deshalb wichtig, weil diese Flügel den Ausgangspunkt für den bewaffneten Konflikt legen, und zwar in ihren grundlegenden Widersprüchen. Ein Widerspruch ist unter anderem Landreform gegen Großgrundbesitz. Das ist ein sehr, sehr fundamentaler Widerspruch, denn da geht es schlicht und ergreifend darum, dass dieses Land, das ja kolonisiert war, da wurden Ländereien grundsätzlich nur an Kreolen oder an Spanier vergeben, also Großgrundbesitzer, die dann Kleinbauernpachtereien gemacht haben, vor allem eben mit entweder Mestizen oder dann gleich Sklaverei und Ackerbau mit den Schwarzen und den Iren. Die Konservativen wollten diese Form der Herrschaft aufrechterhalten auf dem Land. Die Liberalen wollten eine Landreform, das heißt, die wollten umverteilen. Es gab einen Unterschied in der Art der politischen Gestaltung, wie man das aufziehen wollte, nämlich die Konservativen, die einen starken Zentralstaat wollten, ja, und die Liberalen, die ein föderalistisches Gebiet haben wollten. Die Argumentation der Liberalen war sozusagen, Kolumbien ist kein einheitlicher nationaler Verbund. Hier gibt es viele Völker, ja, deshalb muss das seine Entsprechung finden in einer Verfassung. Die Konservativen waren anderer Meinung. Natürlich standen die Liberalen dementsprechend auch näher an bürgerlichen Freiheiten, wohingegen die Konservativen eigentlich am liebsten wieder eine Art von kirchlichem Recht gehabt hätten in vielen Dingen. Dementsprechend auch die Liberalen einen säkularen Staat und die Konservativen einen kirchlichen Staat, einen katholischen Staat. Diese Widersprüche äußerten sich sehr, sehr schnell in bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den Lagern. Also es gab sozusagen, diese zwei Lager waren repräsentiert, jeweils von zwei Parteien, der liberalen Partei und der konservativen Partei. Andere bestimmende Parteien gab es nicht, aus dem Grund, weil es einfach keine Arbeiterklasse gab, keine originäre in Kolumbien. Es gab eine Landbauernschaft, aber sozusagen eine Basis für eine klassische sozialdemokratische Partei, wie das in Deutschland war, gab es nicht. Dementsprechend haben sich Sozialisten oder Leute, Sozialdemokraten, die sich diesen Ideen verpflichtet gefühlt haben, sehr häufig eher der liberalen Partei zugeordnet. Und wie wir später sehen werden, die Faschisten, also die Reaktion auf die kommunistische Idee, dann eher in der konservativen Partei. Ja, also es gab dieses, so eine Art Zwei-Parteien-System. Die sind gegeneinander ins Feld gezogen, und zwar nicht nur einmal. So, da hat man einmal, also ich zähle jetzt so die größeren bewaffneten Auseinandersetzungen auf, 1895, 1899, Guerra de los Mil Días, also Krieg der 1000 Tage sozusagen. Dort gab es einen liberalen Aufstand gegen eine konservative Regierung, Konsequenz 100.000 Tote. Man muss sich vorstellen, Kolumbien zu dieser Zeit kein industrialisiertes Land, Kolumbien zu dieser Zeit auch kein Land mit einer starken Zentralgewalt, kein Land mit einem starken stehenden Heer, ja. 100.000 Leute muss man auch erstmal umbringen in 4 Jahren, wenn man nur Macheten hat und einfach schießende Gewehre. Das heißt, das ist eine unglaublich hohe Zahl von Toten für 4 Jahre. Wenn wir überlegen, dass der derzeitige Konflikt, der 50 Jahre lang geht, 250.000 Tote hat. Ja. Der zweite Bürgerkrieg, und das ist der, der jetzt auch wirklich relevant ist, weil der ist quasi so eine Art von Vorspiel für den bewaffneten Konflikt, den wir derzeit haben. Das ist die sogenannte La Violencia, übersetzt einfach nur die Gewalt. Und das sieht man auch an den Todeszahlen, 200.000 bis 300.000 Tote, ging von 1948 bis 1958. Anlass war auch hier eine Rivalität zwischen dem konservativen und liberalen Lager, wegen dem populären Präsidentschaftskandidaten Gaetan, der sozusagen so eine Art von Linkspopulismus vertreten hat. Man könnte vielleicht sagen, so ein bisschen wie Perón in Argentinien. Ja? Also es ist so ein Nationalist, der aber sozusagen die Forderungen der ärmeren Bevölkerung aufgegriffen hat. Ja, so. Es gibt so ein Gerücht, dass Fidel Castro applaudierend bei der Rede von Gaetan quasi in der Menge gewesen sein soll. Das ist ganz interessant, weil Fidel Castro selbst nämlich zum Beispiel auch aus dieser Denkrichtung kommt. So, Hier sieht man Gaetan bei einer seiner wichtigsten Reden. Der wurde dann ermordet von einem Parteigänger der Konservativen und anschließend kam es zu immensen Ausschreitungen in Bogotá, diesem sogenannten Bogotazo, ja, in dem halt quasi auch schon unglaublich viele Leute gestorben sind, die ganze Stadt eigentlich in Trümmern lag danach. Und hier, und das ist jetzt der Grund, warum ich das überhaupt anführe, sehen wir die ersten Guerilla-Einheiten. Aber was für Guerilla-Einheiten? Das sind keine kommunistischen Guerilla-Einheiten, das sind liberale Guerilla-Einheiten. Das heißt, man stelle sich vor, die FDP wäre gegen die CDU mit Guerillas in den Krieg gezogen. Ja, also das muss man sich wirklich so vorstellen. Also da ging es nicht um sozusagen einen massiven, einen Systemwechsel oder so. Da ging es quasi einfach um Umverteilungsfragen, ja, die schon dazu geführt haben, dass die Leute mit Waffen gegeneinander in den Krieg gezogen sind. Wenn wir jetzt wissen, dass die FARC sich in den Jahren 63-64 konstituiert hat und dieser Krieg 58 geendet hat, dann wissen wir, dass das quasi eine Art von Vorspiel war. Ne? Und jetzt könnte man sich natürlich, das ist eigentlich eine gute Überleitung, überlegen, warum ziehen jetzt so eigentlich Parteien, die jetzt eigentlich doch ein ähnliches System wollen, gegeneinander in den Krieg. Das kann man allein aus Ideen jetzt sozusagen nicht erklären. Ne? So. Aber es gibt natürlich einige soziale Ursachen, die natürlich dieses Vorspiel, aber dann auch den kommunistischen Aufstand bedingt haben, also die Formierung der FARC. Ne? Das ist einmal eben die politisch instabilen Verhältnisse. Ja? Also dieser Bürgerkrieg war ziemlich brutal und der hat, es gab sozusagen nie so eine wirkliche Zentralgewalt in Kolumbien. Ja? Die gibt es bis heute auch nicht wirklich. Ja? Weite Teile des Territoriums sind quasi nicht kontrollierbar. Ich werde nachher vielleicht mal ein Video abspielen, was ich einfach über die Landschaft in Caquetá mal gedreht habe, einfach damit ihr mal so ein Bild kriegt, ja, warum sich dieses Gebiet besonders eigentlich für so Guerilla-Aktivitäten eignet, weil es militärisch wirklich schwierig zu kontrollieren ist. Dann haben wir, und das ist einer der zentralen Punkte, eine massive soziale Ungleichheit. Also da geht es nicht um, eine Mittelschicht gegen eine Oberschicht. Da geht es um wirklich eine massive soziale Ungleichheit. Das heißt, mit der Fortsetzung der Sklaverei und danach mit noch ärmlichen Ausbeutungsbedingungen unter der Knechtschaft der Großgrundbesitzer, dann noch die Ausbeutung der Arbeiterschaft, die sich rudimentär entwickelte, dann in den 30er, 40er Jahren, Armenviertel sich bildeten durch die bewaffneten Auseinandersetzungen um die Städte herum. Also das kann man sich heute in Bogotá ansehen, wenn man nach Ciudad Bolívar geht im Süden. Ne? Das ist ein riesiges Slum sozusagen aus Leuten, die aus den ländlichen Gebieten fliehen mussten. Also es ist einfach, die soziale Frage ist da ganz zentral gewesen sozusagen, ja, weil sie war Realität für die Menschen. Ja, so. Und gleichzeitig eben die Erfahrung, dass man selbst vom politischen System ausgeschlossen wird. Ich hatte jetzt von diesen zwei Parteien gesprochen, den Liberalen und Konservativen. Die hatten zur damaligen Zeit in den 60er Jahren, nachdem sie erstmal 10 Jahre Krieg geführt haben auf Kosten der Zivilbevölkerung, haben sie eine Einheitsfront gegründet und haben sich dann quasi abgewechselt. Das heißt, da gab es dann auch keine Wahlen sozusagen. Ne? Also da wird dann ausgemacht, ja, also erst seid ihr dran und dann sind wir dran. Ne? So als Deal, damit man sich gegenseitig nicht mehr abschießen muss. So. Das hat quasi dazu geführt, dass auch die Leute, die sowieso schwach repräsentiert waren, nämlich die arme Landbauernschaft, die hatte einfach keine Partei. Ja, die Arbeiterklasse hatte bis zu diesem Zeitpunkt keine Partei. Die haben sich eher immer an den Liberalen orientiert. Ja, dass die quasi in dieser Klientelherrschaft, in der sich Leute Pöstchen zugeschoben haben und immer wieder wechselnd die Staatsämter besetzt haben, einfach keine Repräsentation haben. Und das ist auch bis heute so, dass große Teile der Bevölkerung keine Repräsentation haben in diesem Apparat. Und zwar deshalb, weil es eine ganz starke Ausprägung von Oligarchie gibt. Was heißt Oligarchie? Oligarchie heißt, da gibt es Familienbande in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen, die dazu führen, dass es eine nicht demokratische Fortsetzung von Hierarchien gibt. Ja? Das heißt zum Beispiel, kann man ganz gut klar machen an El Espectador, was halt eine Tageszeitung in Kolumbien ist, und die ist in der Hand des Cousins von Santos, dem derzeitigen Präsidenten. Uribe kommt aus einer Großbesitzerfamilie und seine Familie besitzt Modeketten, ja, hat großen Einfluss bei bestimmten Medienkonzernen. Also das heißt, das setzt sich alles fort. Das ist wie eine Art von sozialer Schicht, die in sich abgeschlossen ist und die so viel Macht auf sich vereint, dass relativ klar ist, wer sozusagen welche Posten besetzt. Deshalb spreche ich hier von Oligarchie. Ja? So, man kann das auch gut beobachten, wenn man auf den Elitenfriedhof in Bogota geht. Da wird man sehr viele Gräber finden, wo es immer dieselben Namen gibt. Also das heißt, das ist relativ offensichtlich auch. Ja? Auch hier Ausschluss der Bevölkerung, keine soziale Teilhabe, keine politische Teilhabe. Ja? Und jetzt ein ganz relevanter Punkt sozusagen, warum entschließt sich eine linke Bewegung eigentlich unmittelbar zu einer kriegerischen Formation? Ich meine, wir haben ja jetzt jede Menge Beispiele aus der europäischen Geschichte, wo das nicht passiert ist. Ne? Also da hat man die SPD, gutes Beispiel. Ne? Also eine Partei, die sich für die Interessen der Arbeiter einsetzt, die sich parlamentarisch aufstellt und die dann versucht, im System Verbesserungen für die Arbeiter zu erreichen. Ja, so. Warum gibt es sozusagen nicht zuerst eine sozialdemokratische Gründung in Kolumbien, sondern direkt eine militärische Guerilla-Formation? Nun ja, das liegt eben daran, dass, also es gab davor eine kommunistische Partei, diese kommunistische Partei war relativ marginal, ja, sie hat sich an den Liberalen orientiert, hat mit den Bauern zusammengearbeitet und es ist eben so, dass die sich natürlich auch in Streiks und so weiter organisiert haben. So. Und da ist es so, dass jede, man kann wirklich fast sagen, jede Streikbewegung in Kolumbien, jede Bewegung, die sich für sozialen Fortschritt eingesetzt hat in diesem Land, für Umverteilung, wurde faktisch blutig ausradiert. Das kann man also in der Massivität sagen, denn, ich gebe dazu mal ein Beispiel, ein historisches Massaker de las Bananeras, ja, ist ein Massaker, nur mal ein exemplarisches Beispiel dafür zu nennen, wo Bananenarbeiter, die United Fruit Company, ist heute besser bekannt als Chiquita, ja, versucht haben, quasi einfach bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen. Also da ging es nicht um die Revolution, die haben jetzt auch nicht die Waffe in die Hand genommen und das rote Banner gehisst, sondern da ging es quasi darum, naja, wir wollen jetzt irgendwie nett, wir wollen jetzt Verträge haben. Ne? Das war die Kernforderung. Wir wollen Verträge haben, wir wollen nicht jederzeit auswechselbar sein und, naja, unsere ökonomische Existenz verlieren. Dieser Streik war am 6.12.1928. Die US-Regierung, und das ist nachlesbar, drohte damit, wenn dieser Streik nicht sofort eingestellt wird, mit einer militärischen Intervention zur Niederschlagung, falls die kolumbianische Regierung sich nicht bereit erklärt, diesen Aufstand selbst niederzuschlagen. Und die kolumbianische Regierung hat daraufhin die kolumbianische Armee geschickt. Es gab bis zu 3000 Tote. Die Szene wird folgendermaßen geschildert. Die Arbeiter waren gerade zum Gebet in der Betriebskirche und als sie das Kirchengebäude verließen, war die Armee mit Maschinengewehrgeschützen auf dem gegenüberliegenden Gebäude postiert und hat sie nacheinander abgeknallt. Also es war ein enormes Massaker. Ja? Und das war eines von vielen Arbeiterbewegungsmassaker, die sozusagen dort passiert sind und die zusammen mit diesen anderen Dingen, die ich gerade genannt habe, dazu geführt haben, dass eine kommunistische Partei und auch eine, sagen wir, Sozialdemokraten, Sozialisten und so weiter, weil die FARC ist ein Sammelsurium von all dem, ja, den einzigen Ausweg darin sah, zu sagen, dieses System schießt uns nieder und gibt uns keine legale Möglichkeit der Betätigung und deshalb nehmen wir die Waffen in die Hand. Dazu muss man, das ist jetzt ein ganz altes Beispiel, man kann auch andere anführen, das war zum Beispiel die Niederschlagung und das ist das Narrativ der FARC-EP sozusagen, die Niederschlagung der autonomen Bauernrepubliken, die im Zuge der La Violencia entstanden sind. Ne? Das waren quasi selbstverwaltete Comunidades, also Gemeinden, ja? Die sich selbstverwaltet haben, die versucht haben, in diesem Bürgerkriegswirren auszukommen und die wurden massakriert. Da waren Mitglieder der kommunistischen Partei dabei, Sozialisten, Sozialdemokraten, die dann später der Kern der FARC-EP wurden. Okay, also wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann komme ich zu den Akteuren. Ja, ich denke also, der wichtigste Akteur, der da zu nennen ist, abseits vom kolumbianischen Staat, sind natürlich die FARC-EP. Ja, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, übersetzt, bewaffnete revolutionäre Kräfte Kolumbiens Volksarmee, ja, ist sozusagen die Übersetzung, oder revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens, wie auch immer. Hatte ich gerade eben schon erwähnt, wo die Ursprünge von denen sind, nämlich in den selbstorganisierten Bauernmilizen in dem Bürgerkrieg. Diese Formation FARC-EP ging sozusagen verschiedene Stationen durch und ich glaube, da kann man im Wesentlichen eigentlich vier Phasen unterscheiden sozusagen. Die erste Phase begann mit ihrer Gründung in den 60er Jahren, da war das quasi eine relativ überschaubare Guerilla-Formation. Ja, von ihrem Sozialcharakter her kann man bei der FAKP davon sprechen, dass es wirklich eine Bauerngerilla ist. Das heißt, bei vielen Guerilla-Formationen, nehmen wir als Beispiel die kubanische Guerilla-Formation, hat man eigentlich einen sehr dominanten Einfluss der Studentenschaft, ne? Also von Intellektuellen. Also Fidel Castro war ein Intellektueller, Che Guevara war ein Intellektueller, viele ihrer Anhänger waren Intellektuelle. Ja? Bei der FAKP hat man es tatsächlich wirklich mit einer organisierten Bauernschaft zu tun. Ja? Das ist ein starkes Alleinstellungsmerkmal dieser Guerilla. Natürlich gibt es auch da Einflüsse von städtischen Intellektuellen, natürlich. Sie war traditionell verbunden mit der kolumbianischen kommunistischen Partei, also mit der PCC, hat aber dann 1989 nach dem Untergang des real existierenden Sozialismus eine eigene gegründet, die kommunistische Partei Clandestin, PCCC. Ja? Dazu werde ich gleich nochmal ein bisschen was sagen. Was waren deren Ausgangsideen, ja, der FAKP? Einmal natürlich war es eine marxistisch-leninistische Partei, sozusagen, also eine marxistisch-leninistische Partei mit dem klaren Ziel einer revolutionären Umwälzung der kolumbianischen Gesellschaft. Ja? Also es ging zentral, war die soziale Frage sozusagen. Gleichzeitig war die FAKP immer beeinflusst auch vom bolivarischen Denken, das heißt eher von der eigentlich liberalen Tradition. Ja? Und zwar deshalb, weil es sich bei Kolumbien, wie ich schon erwähnt hatte, um ein postkoloniales Land handelt. Das heißt, die Frage von ausländischer Einmischung traditionell einen großen Stellenwert hatte. Wie wir beim Massaker de las Bananeras gesehen haben, gab es eine sehr starke Einmischung von Seiten der US-Außenpolitik. Was klar ist, denn jedem von euch hat vielleicht schon mal was die Monroe-Doktrin was gesagt, ne, wo die USA als außenpolitische Agenda relativ früh im 19. Jahrhundert Lateinamerika als ihren Hinterhof deklariert haben. Das heißt, ein Antiimperialismus oder ich sag mal so eine Art von Linksnationalismus war auch immer Teil der Agenda der FAKP. Ich war gerade dabei, die vier Stadien sozusagen durchzugehen. Also wir haben in den 60er Jahren und Anfang der 70er Jahre ein relativ überschaubares Guerilla her, was sich sozusagen langsam aufbaut, um dann in den 70er und 80er Jahren wirklich, ich sag mal, in die Breite zu gehen. Relativ lange hat man politisch auch gearbeitet in den Städten. Illegal natürlich, ne? Das ist klar. Also es gab dann quasi illegale Vorortläufer der Organisationen, Vorfeldorganisationen, bestimmte Studierendengruppen, bestimmte Interessensvertretungsgruppen, man war in den Gewerkschaften und so weiter. Ja? Also so muss man sich das ein bisschen vorstellen, clandestin eben. Und das hatte einen gewissen Erfolg, denn in den Friedensprozessen in den 80er Jahren war man dann fähig, eine Massenpartei zu gründen, sogenannte Union Patriotica, also Patriotische Union. Auch da merkt man den Einfluss des Bolivarismus sozusagen, also Patriotismus nicht im Sinne von deutscher Patriotismus, sondern im Sinne von nationaler Befreiung. Man konnte sozusagen bestimmte Massenbewegungsphänomene erzeugen, auch in den Städten. Dann setzte sozusagen das Contra-Guerilla-Programm ein. Ja, das Contra-Guerilla-Programm war eins, was gerade unter Präsident Nixon, aber auch unter Präsident Reagan sozusagen forciert wurde, war quasi ein Programm zur Gründung, Finanzierung und Ausbildung von paramilitärischen Gruppierungen zur Zurückdrängung kommunistischen Einflusses. In Amerika hat das sozusagen den Namen gehabt, der Krieg gegen die Subversiven. Ja, das war sozusagen der Codename. Unter dieser Bezeichnung wurden zum Beispiel Militärdiktaturen implementiert und unterstützt, zum Beispiel in Chile, zum Beispiel in Argentinien. Ja, oder auch Bolivien, Brasilien, ja, wo es jeweils faschistische Regierungen teilweise sogar gab, und in Kolumbien und anderen Ländern Mittelamerikas sozusagen Konter-Guerilla-Formationen, die gegen die erfolgreichen Guerilla-Bewegungen gekämpft haben. So. Das ist jetzt deshalb wichtig, weil es quasi bereits in den 80er Jahren zu massiven Massakern an Unterstützern, Sympathisanten von der Guerilla kam, aber auch sozusagen ein breiteres Spektrum an liberalen Aktivisten, also Menschenrechtsaktivisten, Leute, die sich für soziale Rechte eingesetzt haben und so weiter und so fort. Ja, die wurden bereits quasi in den 80er Jahren exekutiert von diesen Todesschwadronen. In den 90er Jahren war die FAKP ganz entgegen dem Zeitgeist in der Lage, trotz dem Untergang der Sowjetunion und trotz der Stopp der Finanzierung durch Kuba, weil Kuba in die Wirtschaftskrise geschlittert ist, ihren Einfluss so weit auszubauen, dass sie faktisch 80% des Landes unter Kontrolle hatten. Faktisch die gesamten Landstriche, sagen wir es so, abseits von den Städten. In den Nullerjahren beginnt das, was wir heute den Schmutzigen Krieg nennen, also Guerra Sucia, unter Alvaro Uribe und dem Plan Colombia, wo quasi die USA die Armee finanziert haben und die Paramilitärs nochmal verstärkt, die ihr gerade eben gesehen habt, die auf Kosten der Zivilbevölkerung sozusagen diesen schmutzigen Krieg geführt haben, mit dem Erfolg, in Anführungszeichen, dass die Guerilla relativ viel Land und Einfluss verloren hat. Und ab dem Jahr 2012, wie gesagt, dann nach dem Verlust der Kommandantursriege, kann man sagen, also es wurden relativ viele FARC-EP-Führer ermordet durch die Armee, dann der Start der Friedensverhandlungen mit der Regierung Santos. Das sind quasi sozusagen die vier Etappen, die wir uns in dieser Geschichte der Guerilla angucken können. Wie sind die aufgebaut, klassischerweise? Also man hat quasi diesen clandestinen kommunistischen Parteiapparat sozusagen, der in den Städten auch operiert, aber auch auf dem Land seine Kader hat. Man hat die Guerilla, ja, die sozusagen in Blöcken organisiert ist. Also es gab dann verschiedene Teile, die jeweils von einem Kommandante sozusagen kommandiert werden und ein zentrales Sekretariat, in dem die Kommandantes ihre strategische Linie absprechen. Daneben gibt es quasi die Guerilla-Konferenz, so zu der eben Delegierte aus den verschiedenen Blöcken geschickt werden. So kann man sich die Struktur der FARC-EP im Prinzip vorstellen. Ich lese nochmal gerade aus der Gründungserklärung der FARC-EP vor, 1963, die so ein klein bisschen auch das Selbstverständnis, also was man bis heute nachlesen kann, der Gruppierung ja nachvollziehen kann, also was ihre Interpretation ihrer Position ist. Wir sind Revolutionäre, die für einen Wechsel des Regimes eintreten, aber wir wollten und wir kämpften für einen weniger schmerzhaften Weg zu diesem Ziel für unser Volk, den friedlichen Weg, den demokratischen Weg der Massen. Dieser erwünschte Weg wurde uns jedoch gewaltsam verschlossen unter dem offiziell faschistischen Vorwand, angeblich unabhängige Republiken, das sind diese Bauernrepubliken, die niedergeschlagen wurden, zu bekämpfen. Da wir jedoch Revolutionäre sind, die in der einen oder anderen Weise die historische Rolle spielen werden, die uns zukommt, waren wir genötigt, den anderen Weg zu ergreifen, den Weg der bewaffneten Revolution beim Kampf um die Macht. Also das ist quasi genau diese Deutung, die ich vorhin skizziert habe. Wir haben keinen Raum, uns wird dieser Raum genommen, deshalb müssen wir zur Waffe greifen, ist aber eigentlich nicht unsere primäre Strategie. Ne? Anders als bei anderen Guerilla-Gruppierungen, die ja ganz klar gesagt haben, wir wollen den bewaffneten Kampf, die bewaffnete Machteroberung. Nämlich die ELN, zu der ich gleich kommen werde. Jetzt, um ein paar regelmäßige Fragen zur FARC-EP zu beantworten, nämlich ob die FARC-EP ein Drogenkartell gewesen ist oder zu bestimmten Zeiten war oder heute noch ist, da kann man zunächst einmal festhalten, dass in Kolumbien generell keine politische Fraktion frei vom Drogenhandel ist, weil der Drogenhandel schlicht eine Realität ist. Ja, also es ist ein Land, in dem der Drogenhandel eine gewisse ökonomische Rolle spielt, ja, weil halt bestimmte andere ökonomische Möglichkeiten verstellt sind und oder verstellt waren historisch, nämlich zum Beispiel eine umfassende Industrialisierung. Die waren nicht durchführbar, so politisch wie ökonomisch. Weshalb sich bestimmte andere Dinge sozusagen entwickelt haben. Eine davon war der Drogenhandel, wobei der erst relativ spät eingesetzt hat, nämlich in den 80er Jahren. Dort wurde angefangen, Koka anzubauen sozusagen und dann Kokain herzustellen. Alvaro Uribe, der 10-jährige Präsident, steht auf Platz Nummer 80 bei einem CIA-Bericht, der einsehbar ist online. NSA Archives, könnt ihr gucken. Auf Platz 80 der Distributoren von Drogen in die USA von Pablo Escobar. Nur um ein Beispiel zu nennen. Der hat quasi die Flugzeuge organisiert, mit denen das Koks in die USA kam. Das ist der heute vom Kampf gegen die Drogen spricht, ne? So, also ist jetzt nur ein Beispiel. Wir können das an ganz, ganz vielen verschiedenen Beispielen erläutern, warum politische Fraktionen immer mehr oder weniger sozusagen was mit dem Drogengeschäft zu tun hat. Das ist ein ökonomischer Faktor, damit kannst du dich finanzieren, wenn du sonst nichts hast. So, dann müssen wir den Begriff des Drogenkartells klären, weil ein Drogenkartell ist, also ein Kartell ist erstmal ein ökonomischer Begriff. Ja, ein Kartell ist eine Art von Preisabsprachevereinigung, kann man sagen. Ja, das ist, wenn verschiedene ökonomische Verbände sich absprechen, um eine Preisregulation auf dem Markt zu erzielen, um ihre Absätze untereinander aufzuteilen und Marktanteile. So, das heißt, wenn ich von einem Drogenkartell rede, dann rede ich von einem ökonomischen Verbund, der sich sozusagen mit anderen ökonomischen Verbünden abspricht, um den Drogenabsatz zu kontrollieren. Das ist nicht der Fall bei der FARC-EP. Das kann man einfach sagen, weil die FARC-EP ist eine politische Organisation. Ja? Zumal der Begriff des Drogenkartells einer ist, der dort von der radikalen Rechten, unter anderem vom Centro Democratico von Alvaro Uribe, benutzt wird, um die FAK-EP zu bezeichnen. Das heißt, das ist ein Diskursbegriff, der von der radikalen Rechten kommt. Ja? Man kann die Verwicklung der FAK-EP folgendermaßen beschreiben in den Drogenhandel. Man kann sagen, die FAK-EP hat den Drogenhandel oder sagen wir besser den Coca-Anbau, ja, erstmal als Realität zur Kenntnis genommen. Und zwar deshalb, weil die Basis der FAK-EP die Bauernschaft war in, oder ist auch in Kolumbien bis heute. Die Bauernschaft hat aber in den 80er Jahren angefangen von der Früchteproduktion, die traditionell in Kolumbien sehr stark ist, umzusteigen auf die Coca-Produktion, weil die Früchteproduktion A, der starken Konkurrenz durch die internationalen Multis unterlag, zum Beispiel Chiquita oder anderen Firmen, zum anderen aber auch, weil die Transportwege in Kolumbien so schlecht ausgebaut sind, dass Früchte relativ schnell verderben, ja, wenn man die sozusagen transportieren muss. Wenn man aber 3 Tage bis zur nächsten Stadt braucht, um die Früchte loszuwerden, dann hat man keinen Absatz oder nur einen sehr geringen Absatz. Ja, das heißt, Coca verdirbt einfach nicht. Das ist eine Pflanze, die kann man quasi einfach eine ganze Woche durch das ganze Land schippern und man hat den vollen Absatz. So, deshalb haben die Bauern damals gesagt, na gut, wenn das so ist, dass ich da mein Leben besser verdienen kann, dann steige ich auf Coca um, weil dafür finde ich Abnehmer. So, das ist eine Realität, die hat sich breit gemacht in Kolumbien und die FAK-EP, obwohl sie am Anfang ein Problem damit hatte, auch das kann man nachlesen, weil Drogen in der kommunistischen Bewegung generell nie so hoch angesehen waren, kann man vielleicht allgemein sagen, ja, hat sich irgendwann gesagt, okay, wenn unsere soziale Basis aus ökonomischen Gründen auf diesen Weg geht, dann können wir uns dem nicht verstellen, sondern müssen es als Realität zur Kenntnis nehmen, dann besteuern wir die Distribution, das heißt den Transport. Das ist eine Praxis, die sie eigentlich bis zuletzt durchgezogen haben. Das heißt, was die FAK-EP gemacht haben, ist sozusagen den Transport zu besteuern von Coca-Pflanzen. Ja? So. Und darüber haben sie wiederum dann ihren Kampf finanziert. Das kann man sagen zur Involvierung der Organisation, also der nachgewiesenen und beweisbaren Involvierung der Organisation. Ja, so. Dann ist es natürlich durchaus möglich, dass auch einzelne Fraktionen Drogen verkauft haben oder Drogen produziert haben. Das ist durchaus möglich. Da geht es schließlich auch um Überleben, weil um mehrere 10.000 Mann starkes Heer zu unterhalten, braucht man Geld. Wenn man keine Sponsoren in der Sowjetunion oder in Kuba mehr hat, dann braucht man andere Sponsoren oder andere Geldquellen, sagen wir es eher so. Das heißt, das ist durchaus möglich, da will ich auch gar nicht sagen, dass es nicht möglich ist, dass die FAK-EP da involviert ist. Beweisbar ist es bis heute nicht, ja, dass sie da involviert waren. Außer parteiische Quellen, und die zitiere ich nur sehr ungern herbei. Haben die FAK-EP Menschenrechtsverbrechen begangen? Ja, haben sie. Das geht los beim Einsatz von Kindersoldaten. Ist inzwischen auch nachgewiesen sozusagen. 200 Kindersoldaten waren bis zuletzt in der FAK-EP organisiert. Ich habe einen kennengelernt, der mit 10 Jahren in die Guerilla gegangen ist, im Camp. Dazu ist natürlich zu sagen, deshalb habe ich Kontext schmutziger Krieg drunter geschrieben. Es ist natürlich eine gesellschaftliche Situation, die schwierig ist. Man will sozusagen, also ich will vor allem nicht den Einsatz von Kindersoldaten rechtfertigen. Sicher nicht. Das Problem ist allerdings, dass durch dieses Kriegsszenario natürlich Familien in die Fronten geraten sind. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Also jeweils, also relativ viele. So, dadurch viele Leute auch ihre Familien verloren haben, ja, wo natürlich persönliche Rache gegenüber dem jeweiligen politischen Lager eine Rolle gespielt hat, dann um sich einer bewaffneten Fraktion anzuschließen, aber auch natürlich auch Heimatlosigkeit, ökonomische Perspektivlosigkeit und so weiter. Das heißt, wenn man halt ein 14-jähriges Kind war, dessen Eltern gerade vom Paramilitarismus umgebracht wurden, dann hat man eine Wahrscheinlichkeit gehabt, tatsächlich in der FARC zu landen, weil das eine annehmbare Option war. Das heißt, auch dieses Kindersoldatenkiste hat natürlich eine soziale Ursache, nämlich die soziale Ursache Bürgerkrieg, schmutziger Krieg. Ja, ist eine Tatsache leider in den meisten Bürgerkriegen, dass das passiert. was das nicht gutheißen soll, aber was es erklärt. Entführung, relativ übliche Praxis der FAKP, anders als der Film das gesagt hat, allerdings natürlich nicht irgendwelche Zivilisten, weil die bringen halt kein Geld, ne? Also es bringt jetzt nichts, wenn ich in irgendein Barrio gehe, die 100 Bolivar und einen Armen entführe, also es kriege ich kein Geld, gell? So, ja. Sondern, keine Ahnung, wenn ich jemanden entführe, dann gehe ich dann schon ins Reichenviertel und hole mir dann den VIP, ne? Also so. Das heißt, klar Zivilisten, ja, aber bestimmte Zivilisten, ne? Das ging da um die Finanzierung. So. Landmineneinsatz ist auch geächtet nach der Genfer Konvention, also auch ein Menschenrechtsverstoß. Wurde von allen Seiten sehr exzessiv praktiziert, sodass man bis heute bestimmte Regionen nicht betreten kann in Kolumbien. Ja? Also ist vermint. Ja? Also haben alle beteiligten Fraktionen getan. Es gibt jetzt sozusagen im Rahmen der Verträge von Havanna, der Friedensverträge, koordinierte Aktionen zur Räumung, also wo quasi FARC-Guerillas zusammen mit der Armee diese Gebiete räumen, soweit bekannt. Ne? Auch da schwierig, weil Guerilla arbeitet ja selten nach zentralistischen Maßstäben, deshalb weiß die eine Hand manchmal nicht, was die andere tut, und so einfach ist das mit den Landminenräumen halt eben nicht. Bewaffnete Aktionen gegen Zivilisten haben stattgefunden, dazu empfehle ich euch das Jabasta-Buch. Ja, dort sind die ganzen Aktionen gegen Zivilisten aufgeschlüsselt, um die Prozentsätze in etwa zu nennen. 57% paramilitärische Gruppen, weitere 16-17% Armee, wobei darauf zu sprechen kommen sein wird, inwieweit Paramilitarismus und Armee nicht einem dasselbe war. Und weitere 26% FARC-EP und Guerilla, andere Guerilla-Einheiten. Das ist die prozentuale Verteilung, wenn es um die Massaker an der Zivilbevölkerung geht. So, zu einer weiteren Fraktion, zu der werde ich jetzt nicht zu viel sagen, ist die ELN, die kämpft noch, die hat jetzt erst einen Waffenstillstand vereinbart. Ja, die ELN, also ist seit 2 Wochen im Waffenstillstand mit der Regierung und seit Februar in den Friedensverhandlungen ebenfalls. Ist eine Organisation, die kleiner ist, 1500 bewaffnete Kämpfer nach Schätzungen, wohingegen die FARC-EP zwischen 7000 und 10.000 hatte, über in ihren Höchstzeiten mehr. Ja, die ELN ist ein guevaristisches Projekt, das heißt, orientiert sich an der kubanischen Revolution und am kubanischen Modell, war deshalb sozusagen auch immer mehr intellektuell aufgestellt, gibt viele studentische Kader sozusagen, die sich der ELN anschließen bis heute, aber auch eine Arbeiterklassenpräsenz in der Partei, in der bewaffneten Formation. Die ELN ist kleiner, sie hat 4 Kommandantes und ist in Frentes de Guerra, also Kriegsfronten, aufgeteilt, also nicht in Blocks, hat weniger Gebiete unter ihrer Kontrolle und ist ein bisschen, naja, weniger flächendeckend präsent. Ja, um weitere aufständische Gruppen gerade zu nennen, also ist einmal die EPL, die gibt es nicht mehr, das ist Ejército Popular de la Liberación, ja, also Volksbefreiungsarmee sozusagen. Ja, war eine maoistische Gruppe, die wurde aufgelöst 1991. Interessant an dieser Formation ist, dass die zu den Faschisten übergewechselt ist. Die M19 kennen manche Leute vielleicht aus Narcos, wobei sie da nicht gut dargestellt wird, ist eine Art von Stadtguerilla, so ein bisschen wie die RAF. Oder eher wie die Tupamaros vielleicht in Uruguay. Hat so ein bisschen eine hatte einen relativ großen Anhang in der städtischen Bevölkerung und hat so eine Art von populären Aktionen durchgeführt. Das heißt, was die gemacht haben, ist zum Beispiel, die haben das Schwert von Simon Bolivar aus dem Nationalmuseum geraubt. Also so symbolische Aktionen, haben Nahrungslastwagen überfallen und sie an die Armen in den städtischen Armensiedlungen verteilt. Also so Sachen haben die gemacht. Ja? War mehr so eine Art Sponti-Guerilla, könnte man vielleicht sagen. Ja? Das war deren Banner. Die ELN führt das rot-schwarze Banner, das heißt das klassische nationale Befreiungsbanner der kubanischen Revolution. Und die EPL hatte so eine Art von chinesischen Banner, weil sie sich daran ja auch orientiert haben. So, auf die ELN will ich jetzt gerade nicht so stark eingehen, das können wir vielleicht bei Nachfragen tun, weil die jetzt gerade nicht so im Zentrum stehen. Zum Paramilitarismus. Da wurde gerade eben schon viel gesagt, deshalb halte ich es kurz. Ja? Der Paramilitarismus hat mehrere Analyseebenen, wenn man ihn durchsteigen möchte. Einmal ist der Paramilitarismus ein bewaffnetes Programm zur Aufstandsniederschlagung, also ganz klar. Das heißt, bestimmte Teile des Staatsapparats, insbesondere die ultrarechten Teile, konservativen Teile, die Teile, die eben traditionell mit dem Großgrundbesitz verbunden sind, haben ein natürliches Interesse daran gehabt, die Guerilla zu bekämpfen, denn die Guerilla wollte den Großgrundbesitz abschaffen. Ja, das heißt, da ging es einfach um ein politisches Interesse. Unter anderem hat die Guerilla eben den Großgrundbesitz auch ziemlich stark unter Druck gesetzt auf dem Land. Dadurch gab es ein natürliches Interesse, das zu bekämpfen. Ne, klar, wenn ich Großgrundbesitzer bin, da kommen irgendwelche komischen Vögel mit Waffen da auf meinem Grundstück und sagen mir so, du gibst jetzt Geld und außerdem perspektivisch wollen wir, dass du irgendwie abgeschafft wirst, finde ich nicht so gut. Ja, also hole ich mir Söldner. Ja, das ist genau das, was passiert ist. Das waren dann, Uribe ist dafür bekannt geworden in Medellin und der Provinz Uraba, der hat dann quasi Convivir gegründet. Convivir sind die Vorläufer der AUC und die wiederum sind die Paramilitärs in den Nullerjahren gewesen. So, das heißt, auch da sieht man bestimmte Verbindungen aus dem Staatsapparat, bestimmte politische Verbindungen mit den paramilitärischen Strukturen. Die wurden gleichzeitig auch unterstützt von den USA, natürlich indirekt, ist klar, ne? Also kommt nicht so gut, wenn man da direkt involviert ist in diese ganzen Massaker, aber darüber, dass über den Plan Colombia quasi Gelder an den Staatsapparat fließen in Milliardenhöhe über Jahre, floss natürlich auch was weiter. Das war den USA durchaus auch bekannt. Dafür gibt es einige Beweise. Ich habe einen Artikel unter anderem darüber geschrieben, über die Involvierung von Chiquita in der Förderung von paramilitärischen Strukturen. Ich kann euch das auf Spanisch empfehlen. Verdad Abierta heißt die Homepage, auf der ihr das nachlesen könnt. Veröffentlichte Dokumente, dieses Jahr veröffentlicht worden. Und NSA Archives erneut auf Englisch, wo entsprechende Geheimdienstdokumente veröffentlicht wurden und US-amerikanische Behördenprojekte. Das heißt, das war bekannt, dass das passiert. So, die haben eine lange Tradition. Ja, die haben ihre Ursprünge schon in der Violencia und wurden dann aufgebaut. Dazu hatte ich schon was gesagt. Interessant jetzt vielleicht noch zusätzlich zu erwähnen, dass die auch verbandelt waren mit den Narcos. Ja, also Pablo Escobar war ein großer Finanzier der Paramilitärs und zwar einfach deshalb, weil die Guerilleros nicht seiner politischen Agenda entsprachen und seinen ökonomischen Machtinteressen. Auch da eine Guerilla, die sozusagen tendenziell ein Problem mit Drogenverkauf im großen Maßstab hat, die ein tendenziell ein Problem hat mit illegalen kapitalistischen Monopolen wie dem Drogenhandel, ist nicht unbedingt im ökonomischen Interesse von einem Drogenbaron, der sich in den 80er Jahren anschickt, Präsident von Kolumbien zu werden. So, das ist quasi auch ein ganz klares politisches Interesse, was dazu geführt hat, dass viele Narcos und auch, ihre Todesschwadrone Verbindungen oder gar Überschneidungen hatten mit den Paramilitärs. Jetzt ist es vielleicht mal ganz interessant, ja, warum hat die FAKP denn jetzt überhaupt angefangen, diesen Friedensprozess zu führen ab 2012? Ne? Also so sich mal zu fragen, okay, also ich meine, ziemlich massive Guerilla, militärische Kapazität ziemlich hoch, ja, hat am Ende sogar Luftbodengeschütze gehabt sozusagen, also war im Prinzip so ausgerüstet wie die IAA zu ihren Hochzeiten, also warum kommen die jetzt auf die Idee und sagen, nee, wir machen jetzt Frieden mit diesem Staat, ne, so. Da kann man einmal natürlich sagen, die wurden geschwächt, klar, also ihre führenden Köpfe wurden quasi ausgeschaltet nach für nach, was für die Guerilla sicherlich ein Problem war. Ne? Der wichtigste Punkt ist allerdings eher die Frage der politischen Legitimität. So, was die FARC-EP nicht so gerne zugibt, was aus meiner Sicht aber Realität ist, gerade wenn man sich mit, der Stadtbevölkerung unterhält, ist, dass da die politische Arbeit der FARC-EP nicht wirklich erfolgreich war in den letzten 30 Jahren. Ja? So, man hat wenig Sympathisanten in der Stadtbevölkerung für die FARC-EP. Man hat eher sogar eine offene Feindschaft oder sogar eine Art von, naja, das sind die Terroristen. Ne? So. Wohingegen das auf der Landbevölkerungsseite ein bisschen anders aussieht, ne? Wenn man sich da mit Leuten unterhält. So. Das heißt, da die Stadtbevölkerung aber genau wie das in den meisten, nachholenden Industrialisierungsprozessen oder in solchen Ländern eben ist, ein Urbanisierungsgebiet ist, ein Urbanisierungsknotenpunkt, wo sich halt viele Leute sammeln, auch gerade aufgrund des bewaffneten Konflikts, ja, sind da halt dummerweise die meisten Leute, also die Masse der Bevölkerung sozusagen, ne? Also die konzentriert sich in den Städten. Wenn du aber in den Städten kein Bein hast oder sogar als Feind wahrgenommen wirst, hast du ein politisches Legitimationsproblem. Als politische Kraft, sofern du dich als politische Kraft verstehst. So, dementsprechend ist es, und das ist jetzt auch gerade eben das Ziel der FAKP, also das erklärte Ziel im Friedensprozess gewesen, über den Friedensprozess ihre Agenda in einen breiteren Teil der Bevölkerung und insbesondere in die unteren Klassen der Städte zu bringen und zu transportieren. Das ist sozusagen die Idee gewesen, dass der bewaffnete Kampf eine Sackgasse ist, die man zwar noch 50 Jahre weiterführen kann, unter Inkaufnahme von extremen Opfern, ja, die aber am Schluss endlich nicht zielführend ist für die politische Agenda der bewaffneten Gruppe, die ja die soziale Veränderung des Landes ist. Ja. Dementsprechend war die Analyse eben so, dass man gesagt hat, gut, wenn das so ist und der Kampf nicht zu gewinnen ist, sozusagen, ne, weil der Gegner gleich aufzieht, dann müssen wir eine andere Strategie wählen. Genau, um weiterzumachen, also dann gab es zwei Teile eben in der Elite, ne? Das ist jetzt relativ wichtig, also weil die eine wird eben von Juan Manuel Santos repräsentiert, ne? Also der jetzt quasi gerade am Ruder ist, der liberale Präsident, der aber eine Vergangenheit bei den Ultrarechten hat. Das war auch ganz interessant, der war ein Parteigänger von Alvaro Uribe, ne? Also von dem, der die Paramilitärs unterstützt hat. So, der hat jetzt aber eine solche Haltung angenommen. Warum? Naja, weil sich auch dort in bestimmten Teilen der Eliten die Idee durchgesetzt hat, naja, der bewaffnete Konflikt, der kann jetzt noch eine Zeit lang so weitergehen, aber der wird einfach zu einer festgefahrenen Position führen. Sie sind damit nicht die Einzigen. Es gab in der Vergangenheit schon Leute, die ähnlich gedacht haben, auch in den etablierten Parteien Kolumbiens sozusagen. Ja, die haben sich aber nie durchsetzen können. Warum konnten sie sich jetzt durchsetzen? Weil die Politik unter Obama, der USA, darauf gerichtet war, einen Frieden in Kolumbien herzustellen, weil dort relevante Ressourcen entdeckt wurden, die gut erschließbar sind, sozusagen, für das kolumbianische Kapital und das US-Kapital, so, ja. Und dementsprechend einen Frieden eine relativ nützliche Konstellation hervorbringen könnte, nämlich eine faktisch assimilierte Guerilla, die vielleicht eine kleine Partei hat, aber keine Aussichten darauf hat, im nennenswerten Maßstab politisch vertreten zu sein. Und am Ende quasi Gebiete, die vorher unbegehbar waren, die erschließbar sind für Tourismus, Ausweitung der Agrarproduktion und der Industrie. Das heißt, da geht es ganz klar darum, dass da ein Visionär am Start ist mit dem Herrn Santos, der ganz gern sein Land auf eine neue ökonomische Stufe heben würde, ja, von der Entwicklung. So. Und damit steht er nicht allein, offensichtlich, weil er hat sich damit durchgesetzt. Die derzeit weniger erfolgreiche Fraktion, was sich allerdings jederzeit ändern kann, ist die NOR-Fraktion, also die den Frieden nicht wohlwollend gegenübersteht. Die sogenannte Ultraderecha, ja, die sich um Centro Democratico organisiert, die Partei, also Demokratisches Zentrum, ja, die ist faktisch eigentlich einer der Hauptunterstützer des Paramilitarismus und sind klassischerweise mit dem Großgrundbesitz auf dem Land verbunden. Also nehmen heute die Funktion der konservativen Partei ein. Ja, sind bis heute gegen den Friedensprozess, die versuchen den auf allen möglichen Ebenen zu sabotieren. Die waren 10 Jahre sozusagen im Staatsapparat und haben dort quasi ihre Kader auch positioniert, könnte man sagen, wodurch es heute halt zu vielen Problemen in der Umsetzung des Friedensprozesses kommt. Dazu komme ich später. Was war da jetzt, also das zeigt die Timoschenko, also den Führer der Guerilla sozusagen, zusammen mit Raúl Castro, der daneben ist, links daneben, und Juan Manuel Santos auf der linken Seite in Havanna, ne? Weil die Verhandlungen fanden ja in Havanna statt. Da ging es seit 2012 hauptsächlich um die Transformation der FAKP in eine legale politische Partei, die Frage von Immunität und Straffreiheit für die Guerilleros, die Frage des Paramilitarismus, die Landfrage, das sind die Cientos Propuestas, die ich rumgegeben habe, ne, in Spanisch, die FAKP aufgestellt hat, also die 100 Vorschläge in Havanna, wo sie quasi eine Landreform vorschlagen. Dann die Partizipation der Bevölkerung und der sozialen Bewegung bei der Beendigung des Konflikts und Reparationen und Entschädigung für die Opfer des bewaffneten Konflikts sowie die Frage der historischen Verantwortung. Das sind die Verhandlungspunkte gewesen. Wie wird das bewertet? Also gerade von den sozialen Bewegungen im Land. Die meisten sozialen Bewegungen unterstützen den Prozess. Der Grund dafür liegt darin, dass unter Uribe, wo sozusagen jede soziale Bewegung immer unter Terrorismusverdacht stand, eine legale politische Betätigung im urbanen Raum kaum möglich war. Also es gibt unzählige Schilderungen von Entführungen durch parastaatliche Todesschwadrone, Exekutionen von Menschenrechtsaktivisten. Unter Uribe im Rahmen von diesem Krieg gegen die Guerilla sozusagen. Und das hat sich jetzt aber verändert seit 2012. Also wir haben sozusagen immer noch eine ziemlich massive Tötungspolitik von sozialen Aktivisten. Also allein dieses Jahr sind wieder über 100 Aktivisten umgebracht worden durch Paramilitärs. Also seit Beginn der Friedensverhandlungen sind es beinahe 1000. Also das ist, also es ist eine Realität, dass du, wenn du dich für was einsetzt in Kolumbien, vom Tode bedroht wirst. Das, was ich hier mache, reicht aus zum Beispiel. Ne? Also hier sitzen und eine linke Position beziehen zum Konflikt. Das ist sozusagen eine Realität, eine alltägliche. Ja? Aber das war mal schlimmer. Ne? Also deshalb gibt es eben viele Initiativen, insbesondere die LGBT-Organisationen, ja, die feministischen Organisationen, also die jetzt mehr so eine bürgerrechtliche Agenda, würde ich das jetzt vielleicht mal nennen, vertreten, ja. Die sind da dafür, weil sie jetzt Raum kriegen für ihre Agenda, weil sie im Rahmen des Friedensprozesses sozusagen auch eine Agenda formulieren konnten, ja, und einbringen konnten, was vorher halt nicht möglich war. Ja, um ein Zitat zu bringen von einer Genossin aus Bogotá. Das heißt, wir sehen bereits jetzt, dass der Friedensprozess neue politische Möglichkeiten eröffnet, die vorher nicht denkbar waren. Unsere Hoffnung ist, dass diese Möglichkeiten zu einer Stärkung und Einheit der Linken in Kolumbien führen und es uns ermöglichen wird, eine gesamtgesellschaftliche Veränderung zu erreichen. In dieser Situation ist ein Projekt wie unseres, das traditionelle Spaltung der Linken hinten anstellt, außerordentlich wichtig. Und ja, wir glauben, dass ein Großteil der Bevölkerung den Frieden unterstützt. Das war vor dem Plebiszit am 2.10. vergangenen Jahres. Diese Perspektive sozusagen mit dem Friedensprozess soziale Forderungen zu adressieren, einzieht mit der FARC-EP. Ja, das ist nämlich exakt die Strategie auch der FARC-EP im sogenannten Friedensprozess. Im ersten Friedensabkommen, um das ganz kurz zu machen, wurde beschlossen, ein Landfonds und eine Landentwicklung, so eine Art Landreform, ja, wo auch Enteignungen vorgesehen waren. Legalisierung der FARC-EP als politische Partei und eine feste Beteiligung mit festen politischen Sitzen in beiden Kammern des Staats. Die Abgabe der Waffen in sogenannten Normalisierungszonen und Garantien dafür umgekehrt vom Staat zum Schutz vor Massakern, zum Beispiel durch den Paramilitarismus. Gemeinsame Anstrengungen gegen den Drogenhandel durch Offenlegung der Kontakte, die die FARC-EP zweifellos haben musste, weil sie sozusagen die Distribution besteuert hatte. Sondergerichte mit internationaler Besetzung, ja, also nicht heimische Justiz, sondern internationale Justiz, aufgrund dessen, dass der Staat seine eigene Beteiligung an den Massakern zuerkannt hat. Guerilleros, Haftstrafe 5 bis 8 Jahre, also für Leute, die schwer den schweren Menschenrechtsvergehen nachgewiesen werden können, für den Rest Immunität. LGBT- und Frauenrechte, sozusagen, die Eingang gefunden haben über die Beteiligung der sozialen Bewegung. Umfassende Reparationen für die Opfer des bewaffneten Konflikts und Rückkehrrecht im Rahmen der Landreform. Hier eine Aufzeichnung der 26 ZVTNs. Zonas Veredales de la Transición. Genau, Zonas Veredales de la Transición ist der Name. Also Transversalzonen des Übergangs sozusagen. Ja, könnte man vielleicht frei übersetzen. 26 Stück landesweit. Da sollte sich die Guerilla einfinden nach den Verträgen von Havanna. So, jetzt wurden diese Verträge aber leider abgelehnt, nämlich bei 37% bei einem Plebiszit am 2.10.2016, 49% zu 51%, Verteilung, relativ offensichtlich, das, wo die Unterstützung für den Frieden liegt, nämlich auf dem Land, ja, wo es Zustimmungswerte zwischen 80 und 100% gab, wohingegen in den Städten die Zustimmungswerte sehr niedrig waren. Es gab eine massive Kampagne gegen den Friedensprozess und eine verhaltene Kampagne für den Friedensprozess. Ja. Der neue Friedensvertrag, der dann in den Kammern des Staates revidiert wurde von der Ultrarechten, sah eine neue Neuregelung in zentralen Aspekten vor. Nämlich, die Sondergerichtsbarkeit wurde verschärft. Also Guerilleros erhalten längere Strafen und ich sag mal, die nationale Justiz wurde durch die Hintertür wieder eingeführt. Ja, jetzt sind quasi sozusagen nationale Richter wieder zuständig für die Beurteilung der Menschenrechtsverbrechen. Die finanzielle Unterstützung, also vorher war sozusagen eine Art von Einstiegszahlung für Guerilleros, Integrationszahlung vorgesehen, ja, damit die Leute sich integrieren können. Also um das kurz klar zu machen, also es ist schon klar, wenn man sich jetzt bei einer Firma bewirbt, ja, und ich war jetzt irgendwie 20 Jahre bei der FAKP, ja, dann sieht mein Lebenslauf nicht so gut aus, gell? So, das heißt, die Leute haben ökonomisch wahrscheinlich einen schwierigen Start. Wenn man jetzt aber von der anderen Seite aus denkt, naja, ich will, dass die Guerilla potenziell nicht wieder die Waffen in die Hand nimmt, dann muss ich was dafür tun, damit die sich möglichst in die Gesellschaft integrieren, weil das neutralisiert die. Ne? Das ist die Denkweise jetzt aus der Staatsperspektive. Das heißt, sowohl die Guerilla hat daran ein Interesse, weil ihre Mitglieder müssen ja ökonomisch überleben, als auch der Staat. Jetzt hat der Santos gesagt, na gut, dann machen wir diese Zahlung erstmal. Ja? So, und das wurde dann von der Ultra der Red Chart, haben wir Guerilla-Rente genannt, genau, im Wahlkampf, also Guerilla-Rente. Und dagegen agitiert. So, das wurde jetzt gestrichen, sozusagen. Ne? So, dann wurde die Repräsentation eingeschränkt. Ursprünglich sah die Repräsentation feste Sitze sowohl in den lokalen und regionalen Parlamenten als auch in den Kammern des Staates vor, also Senat und Kongress. Jetzt sind es nur noch Senat und Kongress. Sind, glaube ich, 5 Sitze jeweils, die fest sind, unabhängig von Wahlen für 2 Amtsperioden. Ja, der Vertrag wurde schließlich also unter dieser Neufassung, dieser eingeschränkten Neufassung am 30. November 2016 dann akzeptiert vom Senat und Kongress gegen die Ultra der Red Chart, die Versammlung verließ, also nicht an der Abstimmung teilgenommen hat. Genau. So, warum gibt es jetzt zum Beispiel, also die LN hatte zum Beispiel relativ lange, das sind die da, relativ lange die Position, naja, Frieden mit dem kolumbianischen Staat, was ein Scheiß. Ja, das hat natürlich auch eine Hintergrundgeschichte. Ja, und es gibt auch relativ, man kann sicherlich sagen, dass die 7000 jetzt entwaffneten Guerilleros nicht das gesamte Potenzial der FARC-EP sind. Da bin ich mir relativ sicher. So, denn die sind ja auch nicht blöd. Es gibt historisch mehrere Momente, in denen Demobilisierung faktisch zu massiven Massakern geführt haben, staatlicherseits. Das letzte dieser Massaker war in den 80er Jahren, der Union Patriotica. Damals wurden 3000 bis 4000 legalisierte Guerilleros umgebracht, innerhalb von 4 Jahren. So, das heißt, wenn man jetzt nicht komplett irgendwie durchgeknallt ist und einen Friedensschluss mit diesem Staat macht und man hat schon mal so eine Erfahrung gemacht, wie die FAKP sie gemacht hat, dann wird man Teufel tun, direkt alles preiszugeben. Weiterhin, es gibt Vereinbarungen innerhalb dieser Verträge von Havanna, die nur sehr schleppend oder gar nicht umgesetzt werden. Ein gutes Beispiel ist, dass 2016 bereits Streiks waren, aber ich war jetzt im Mai dort und da gab es relativ starke Streikbewegungen. Es gab einen Lehrerstreik, es gab einen Streik, Generalstreik in Chocó, das ist eine der unterentwickeltsten Regionen, könnte man sagen, und Überraschung, Überraschung, mit einem schwarzen Anteil von 80%. Ja, also auch noch rassistisch diskriminiert, über ökonomische Diskriminierung sozusagen. Ja, indem es einen Generalstreik gab, Buenaventura, was eine Stadt im Westen ist, an der Pazifikküste, auch ziemlich arm mit einem großen Anteil an schwarzer Bevölkerung, auch einen Generalstreik. Es gab einen Streik in Barranquilla, ja, und jetzt gibt es einen Minenstreik. So, wie wird mit diesen Streiks verfahren? Naja, die werden zusammengekloppt. Also es gibt in den Verträgen Regelungen, dass diese Leute protestieren ohne Gewalt und dass sozusagen der Staat deren Forderungen zu seiner Agenda zu machen hat. Ganz offensichtlich wählt der Staatsapparat diesen Weg nicht, denn diese Bewegungen wurden ziemlich brutal eingestampft. Und das, was hier die BFE ist, das ist ein Scheiß gegen die ESMAD. So, ja, die ESMAD ist quasi... Ja, faktisch schon ein halbes Todesschwadron, kann man sagen. Also es kommt fast immer zu Toten, wenn die eingesetzt werden. So, das ist und wohlgemerkt, das soziale Auseinandersetzungsniveau ist maximal das, was bei der Schanze passiert ist. Ne? Also jetzt, ich meine jetzt hier so von Riots. Ne, da wird dann mal Mülltonne angezündet oder mal hier ein Reifen oder so und dann fliegt mal ein Stein und mal eine Flasche, aber da wird nicht geschossen oder so. Ne? Also das ist einfach so... Hier so G20, so, ja, vielleicht bei einem Streik. Ja, so. Und dann kommt es halt trotzdem zu Todeszahlen, die sind fies. Ne? Also, Genau. Dann natürlich auch der Punkt, naja, also ich meine, der kolumbianische Staat hat sich jetzt nie sonderlich hervorgetan mit sozialen Reformen, warum sollte er es jetzt tun? Ne? Also begibt man sich da nicht in eine neoliberale Sackgasse sozusagen, ja? Also tut man sich da nicht ausverkaufen. Ja? Und einer der zentralsten Punkte, die da zur Skepsis führen können, ist, ja scheiße, die sozialen Aktivisten werden weiter umgebracht. Ja, und zwar hauptsächlich eben aus den Sympathisantenkreisen der FARC-EP. Das ist eine Realität. Die ELN drückt das so aus in einem ihrer Kommunikés: Die Regierung bewahrt ihren Charakter als niederträchtiges Regime der Gewalt, des Ausschlusses und der Ungleichheit. Und die kolumbianische Oligarchie will keinen Frieden, weil sie keine Veränderung ihrer Struktur der Herrschaft erlauben wird. Das ist sozusagen eine Haltung, die teilen auch Teile der FARC-EP und die teilen auch Teile der Linken in Kolumbien, weil sie einfach auch eine Wahrheit hat. Ja, so. Also was ist jetzt eigentlich dieses Jahr noch passiert? Ne? Also es gab ein Amnestiegesetz nach dem Friedensschluss und ein sogenanntes Fast-Track-Verfahren, das heißt sozusagen Blitzumsetzung durch die Parlamente von den Bestimmungen in den Verträgen von Havanna. Es gab im Januar, Februar einmal die Sammlung der Guerilla an vereinbarten Punkten mit der Regierung und dann deren Eingliederung in die Zonen. Also sie sind quasi geschlossen in diese 26 Zonen marschiert. Im Februar gab es einen Streik der Coca-Bauern in Cauca, der zusammengeschlagen wurde, und einen Bombenanschlag der ELN in Bogota, gleichzeitig der Start der Friedensverhandlungen der ELN in Bogota. Ja, gut, also das, die ELN hat das gemacht, also hat sie in ihrem Kommuniqué gesagt, hat gesagt, ja, also die wollen halt nicht anfangen zu verhandeln, dann zünden wir eine Bombe in der ESMAD. Also die ESMAD ist die BFE. So, ja, also das, dementsprechend gab es, ich glaube, einen toten ESMAD-Polizisten und 7 Verletzte. War eine Kugelbombe oder so. Ja, und danach haben sie dann doch verhandelt oder so. Ja, also das ist da passiert, kurz gefasst, habe ich auch einen Artikel geschrieben zu. Okay, Streikwelle im ganzen Land, hatte ich schon erzählt, ne, mache ich jetzt nicht nochmal. Dann gab es, das ist vielleicht noch erwähnenswert, auf die FECOD, das ist diese Lehrergewerkschaft, einen paramilitärischen Bombenanschlag, ne, deren Hauptquartier wurde in die Luft gejagt. So. Das ist vielleicht auch nochmal, also nur um zu sehen, ja, das ist alles jetzt nicht cool da, ne? Also so, das ist schon nach wie vor ganz schön unter Spannung. Dann setzen sich die rechten Kräfte in Kongress und Senat durch und beenden das Fast Track. Das heißt, inzwischen müssen wieder sowohl vom Senat als auch von Kongress Gesetze, die sich auf die Verträge beziehen, doppelt ratifiziert werden, was doppelt so lang dauert. Ja? Also das heißt, da haben sich die Kräfte im Staatsapparat durchgesetzt, die den Frieden boykottieren. Dann im Juni Ankündigung der Waffenabgabe, im Juli Start der Waffenabgabe. Vorher waren die Waffen in den ZVTNs bereits unter UNO-Beaufsichtigung. Die haben quasi den Schlüssel gehabt in Depots und haben das täglich nachgezählt. Der Start des Hungerstreiks der FARC-EP, aufgrund dessen, dass nach wie vor 3000 FARC-EP-politische Gefangene in Gefängnissen sind, obwohl es die Amnestie gibt. Ein Bombenanschlag in Bogota auf ein Einkaufszentrum, wo zuerst die FARC und die ELN verdächtigt wurden, die sich beide distanziert haben von dem Bombenanschlag, und eine Splittergruppe, Movimiento Revolucionario Popular, also populäre revolutionäre Bewegung, sich dazu bekannt hat, also die wohl Stadtguerilla macht. Da kann man sich ein Interview von denen mal anhören im Internet, die haben eins gegeben. So, Tagung der Kommandantur der FARC-EP Anfang August, dann die Gründungskonferenz sozusagen vor 3 Wochen, in denen der Name der Partei debattiert wurde. Also es wurde gestritten zwischen Nuevo Colombia, also Neues Kolumbien, und FARC. Durchgesetzt hat sich FARC. Und zwar aus dem Grund, dass die Guerilleros und Guerilleras sagen, wir distanzieren uns nicht von unserer Kampfgeschichte. Was ich auch sehr korrekt finde so. Weil die Forderung nämlich unter anderem von den Rechten erhoben wurde, sie mögen sich doch umbenennen, um mit ihrer Vergangenheit zu brechen. Die heißen jetzt Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia. Also alternative Kräftesammlung oder Kräfte, alternativ revolutionäre Kräftesammlung Kolumbiens, ja. So, parallel dazu haben bereits andere Organisationen angekündigt, dass sie mit dieser neuen Partei zu den Wahlen antreten, die im März 2018 sind, nämlich die Partido Comunista Colombiano, genau, Partido Comunista Colombiano, und die Juventud Rebelda, also die rebellische Jugend, die sozusagen so eine linke Jugendorganisation ist. Die Juventud Rebelde will auch die neue Jugendorganisation werden, der FARC-EP, der FARC. Genau. Das ist das alte Logo der clandestinen kommunistischen Partei, also der Undercover-Organisation der FARC. Und das ist das neue Logo der FARC-EP. Das FARC. Die sozusagen jetzt so ein Logo gewählt haben, das erinnert eigentlich so ein bisschen an das Logo der Sozialistischen Internationalen, also der Sozialdemokraten. Das finde ich ganz lustig, dafür gab es viel Kritik, ja, so aus den eigenen Reihen. Sie haben sich tatsächlich aber auch rhetorisch sehr stark zurückgehalten. Also es kam kein Kommunismus, Sozialismus, revolutionärer Kampf und so, sucht man vergebens in dem Gründungsstatement. Da geht es sehr viel um soziale Forderungen und Reformen gerade. Wobei, also zu meiner persönlichen Meinung komme ich vielleicht zum Schluss noch. Genau, und im September jetzt, das ist jetzt nochmal eine neue Qualität, nämlich auch die ELN, also die bislang noch bewaffnet gekämpft haben, gehen in einen Waffenstillstand mit der Regierung. Also das heißt, das setzt sich jetzt fort, eventuell in eine Richtung des Pass Completa, der von Menschenrechtsaktivisten gefordert wird, also der komplette Frieden sozusagen, der vollständige Frieden. Naja, weil dann sozusagen die größten Guerillagruppen quasi die Waffen abgegeben hätten. Wenn die ELN quasi noch abgibt, dann ist der bewaffnete Konflikt faktisch beendet. Ja, so, das in der Form. So, wobei man festhalten muss, bis heute 100 Aktivisten von Paramilitärs ermordet, seit Januar 2017. Und die Narcos und die Paramilitärs besetzen ehemalige FARC-Gebiete, aus denen die abgezogen sind. Und vertreiben Landbevölkerung schon wieder. Also, ja, das ist leider jetzt gerade auf dem Land Realität. Also FARC-EP ist abgezogen, macht Vakuum, Paramilitärs treten ein. Genau. Ich gebe euch nochmal so ein paar Fotos von meiner Reise. So sieht das angedachte Camp für die FARC-EP aus. Die ZVTNs. Die Regierung hat sich eigentlich verpflichtet, für elementare Grundversorgung laut den Verträgen von Havanna unter UNO-Ratifizierung elementare Grundversorgung der Guerilleros zu sorgen. Ich weiß nicht, wie für euch eine elementare Grundversorgung aussieht, aber so nett. Ne? Also Wasser schwierig, Elektrizität schwierig, medizinische Versorgung schwierig, Nahrungsmittelversorgung schwierig. Die Guerilleros bauen gerade. Ich will euch dazu mal ein Video zeigen, das ich aufgenommen habe. Das bietet vielleicht noch mal so ein bisschen einen Einblick. Also sieht es dann aus. Ne? Also die Guerilleros haben ja auch erklärt, also die bauen da sozusagen in Schichten. Das heißt, es sind immer 20 Companeros, Companeras, die dann sozusagen in Teams eingesetzt werden. So ganz typisch für die FARC-EP sind die Stiefel. Ja, daran erkennt man sie, die Gummistiefel sozusagen. Ja. Naja, und so sieht das jetzt in Agua Bonita aus. Das heißt, da, wo ich jetzt war. Ja. Also also ihr seht, da steht noch nicht so wirklich viel. Ja, so. Das war jetzt im Mai. Ja. So, ja, also so sieht es dann aus. Ja. Also so ein bisschen von weiter weg. Also eher wie so ein großes Schlammloch. So, dann als die Guerilleros da hingekommen sind, da sah das natürlich irgendwie ein bisschen scheiße aus auf diesen ZVTNs. Und dann haben die halt angefangen, ihre eigenen Camps zu bauen. So. Da war ich halt auch drin. Das da ist jetzt quasi hier die vielgerühmte medizinische Versorgung in Form eines Krankenwagens und eines kleinen Sanitätszelts. Das ist wohlgemerkt für 700 Guerilleros und Guerilleras. Ne? Also ein Arzt und zwei Helfer auf 700 Personen in Agua Bonita. So, das ist so die Qualität der Behausung sozusagen. Das heißt, die haben halt einfach angefangen mit Plastikplan ihre Häuser zu bauen. Ja, also sind da quasi auf einem Fleck. So sieht es dann nochmal auf dem Weg dahin aus sozusagen. Ihr seht auch schon so ein bisschen die Landschaft im Caquetá. Ja, das ist so, also sehr hügelig, ja, viel Dschungel, viel Möglichkeiten sich zu verstecken und so weiter, weil ja, Jahrzehnte eine Hochburg der FARC-EP sozusagen aufgrund der landwirtschaftlichen Begebenheiten. Jo, ein Vamos a construir una nueva Colombia, ein Pass. Wir werden ein neues Kolumbien in Frieden aufbauen. Das ist quasi mit Jacobo Arenas, das ist ein Intellektueller der FARC-EP gewesen, der so ein bisschen Bücher geschrieben hat für die. Und Alfonso Cano war einer der Kommandantes in den Nullerjahren und wurde durch einen Bombenangriff 2009 getötet. Daneben Manuel Marulanda, das ist der ganz rechts, das ist der Gründer der FARC-EP sozusagen. Ja. Der ist gestorben, auch Mitte der Nullerjahre an einem Herzinfarkt. So, und zum Abschluss möchte ich euch noch ein Video vorspielen aus dem FAK-EP-Camp. Ich wurde nämlich eingeladen, einer Tanzveranstaltung beizuwohnen. Ja, weil sie sollen sich ja reintegrieren und deshalb sollen sie eigene Programme zur kulturellen Bildung entwickeln. Ne? Und dann werden traditionelle Tänze unter anderem auch angeboten und so weiter und halt so Workshops und so ein Kram und genau, das haben die da und so weiter. Gut. Das war's.